Die Grünen treten schon lange für sie ein, die Liberalisierung von Cannabis. Einer ihrer bekanntesten Vorkämpfer, Christian Ströbele, schaffte es mit dieser Forderung 2002 in die deutschen Musikcharts. Gib das Hanf frei, das Hanf frei, das Hanf frei. Nach Ansicht des wirtschaftspolitischen Sprechers der Grünen, Dieter Janeczek, ist nun aber die Zeit reif für ein gesamtgesellschaftliches Umdenken. Die bisherige Politik habe lediglich zu einem riesigen Schwarzmarkt geführt. Die Frage ist doch, ob wir wirklich wollen, dass weiterhin kriminelle Banden einen milliardenschweren Markt von Cannabis kontrollieren in Deutschland, dass die Jugendlichen Zugang kriegen dadurch zu härteren Drogen. Gleichzeitig viele Ökonomen, Strafrechtsprofessoren sagen, das ist der falsche Weg. Janeczek hat auch bei der politischen Konkurrenz Verbündete. Gemeinsam mit seinem Kollegen, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Joachim Pfeiffer, hat er ein Papier erstellt, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Beide kritisieren, wir verhaften öfter die Zeugen als die Täter. Ein regulierter Markt für Cannabis könnte nicht nur die organisierte Kriminalität bekämpfen, so Pfeiffer, sondern auch die Staatskassen füllen. Er rechnet mit 2 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Und in der gleichen Dimension werden nochmal 2 Milliarden Strafverfolgungskosten sozusagen eingespart. Und wenn Sie diese 4 Milliarden nehmen würden, dann könnten wir dort mit Prävention, mit Aufklärung viel mehr erreichen. Wir setzen da auf die Kraft der Freiheit. Spätestens seit in mehreren US-Bundesstaaten Cannabis legalisiert wurde, hat die Debatte wieder an Fahrt gewonnen. Pfeiffer und Janeczek zitieren in ihrem Papier auch die italienische Anti-Mafia-Direktion, die zuletzt forderte, man müsse das totale Scheitern repressiver Maßnahmen registrieren. Die internationale Diskussion hilft dem schwarz-grünen Vorstoß. Janeczek und Pfeiffer ist aber wichtig, dass sie eine nationale Lösung planen. Das ist ein deutscher Weg. Wir wollen also einen sehr eng kontrollierten Markt für Cannabis schaffen, nach klaren Regularien, klaren Jugendschutzprinzip. Wir werben ja nicht dafür für den Cannabiskonsum, sondern es geht darum, ein Problem, ein gesellschaftliches Problem, was in verschiedene Bereiche ausgreift, mit einem anderen Lösungsansatz besser zu lösen als bisher. Grundlage für die weitere Diskussion könnte, so Janeczek, das von den Grünen vorgeschlagene Cannabiskontrollgesetz sein. Es sieht unter anderem vor, dass Erwachsene zum Eigenkonsum 30 Gramm Cannabis erwerben dürfen. Man sei aber in allen Punkten gesprächsbereit. Zumindest Gesprächsbereitschaft kann auch Pfeiffer bei seinen Parteifreunden erkennen. Also ich habe in unserer Fraktion da mit der einen oder anderen, mit dem einen oder anderen darüber gesprochen. Und da ist mein Eindruck, dass da durchaus auch eine gewisse Offenheit zu dem Thema vorhanden ist. Zunächst, so betonen beide, gehe es vor allem darum, die Diskussion in Gang zu bringen. Einen gemeinsamen Gesetzentwurf planen Grüne und Union noch nicht. Und so wird es noch dauern, bis es wirklich in Deutschland heißt. Gib das Hanf frei!